Kapitel 8. Die Welt fühlte sich irgendwie seltsam an, als Adam am nächsten Morgen übermüdet in Vincents Auto stieg. Natürlich hatte er in der letzten Nacht kein Auge zugemacht, wie denn auch. Manchmal war es wirklich schwierig, dem unterschwelligen Bedürfnis, doch wieder zu seinen Schlaftabletten zu greifen, standzuhalten. Sein Gehirn war viel zu sehr damit beschäftigt gewesen, jeden einzelnen Satz, den Vincent oder er selbst am Abend gesagt hatten, zu überdenken und zu hinterfragen. Es war ja doch gut gelaufen, tröstete sich Adam. Auch jetzt lächelte Vincent ihn an, als er sich auf den Beifahrersitz plumpsen ließ, und das sah Adam schon wesentlich lieber als diese vorsichtigen oder fast wütenden Blicke der letzten Tage. Okay, es war jetzt alles nicht so glatt und romantisch gelaufen, wie Adam sich das vielleicht in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hatte, aber was er nicht war, konnte er noch werden. Er hatte immerhin alles gesagt, was er sagen wollte. Er würde aber die höheren Mächte oder wen auch immer verfluchen, der den Brief hatte verschwinden lassen. Zu wissen, dass sie jetzt vielleicht zusammen oder wenigstens befreundet sein könnten, hätte sich der Schriebs nicht in Luft aufgelöst. Es waren 2 Jahre voller Ungewissheit und Leere, die sie nicht zurückbekommen würden. »Hey«, versuchte Adam in einem leichten Ton. »Was gibt's Neues?« »Viola hat mich eben angerufen«, begann Vincent, als er den Wagen schon wieder zurück auf die Straße steuerte. »Die Tote hat, wie wir wissen, an ihrer Masterarbeit gesessen, als sie ermordet wurde.« »Worum ging's da?« »Ach, irgendwas mit Nutzung der Havel-Oder-Wasserstraße«, tat Vincent ab. Adam lachte grunzend. »Na, das klingt ja todesspannend.« Auch Vincent musste schmunzeln. »Das Thema der Arbeit ist nicht wirklich wichtig. Was aber wichtig ist, ist, dass sie dafür eine Kamera am Hafen angebracht hat, die jedes Mal auslöst, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Auch jetzt noch. Jedes Foto wird dann in die Cloud geschickt und Sarah bekommt eine Benachrichtigung auf ihr Handy.« »Okay«, brummte Adam. Victor hat sich die Überwachungsaufnahmen aus dem Bus gesichert, mit dem Sarah an dem Abend nach Hause gefahren ist. Exakt um 22.08 Uhr schaute sie auf ihr Handy. Zum gleichen Zeitpunkt hatte die Kamera ausgelöst. »Ja und?« »Und sie ist prompt aus dem Bus ausgestiegen und ist, so vermuten wir, zurück zum Hafen. Also was auch immer auf dem Bild zu sehen war, muss ihr so wichtig gewesen sein, dass sie mitten in der Nacht allein im Dunkeln zum Hafen gegangen ist«, vervollständigte Adam den Gedankengang. »Genau«, erwiderte Vincent. »Wissen wir schon, was auf dem Bild zu sehen war?« »Ja, Moment«, machte Vincent, griff zu seinem Handy und entsperrte es. Glücklicherweise standen sie gerade an einer roten Ampel. Er wischte kurz hin und her und reichte Adam die Aufnahme. Es war nicht gerade das schärfste Foto, die Kamera hatte offensichtlich mit der Dunkelheit zu kämpfen, aber Adam erkannte trotzdem einen weißen Laster, von dem augenscheinlich eine Palette Bananen abgeladen wurden. Eine einzelne Person stand hinter den aufgeklappten LKW-Türen. Adam zoomte so gut es ging auf die Figur heran. »Wer ist das?« »Keine Ahnung, irgendein Hafenarbeiter? Den müssen wir noch ausfindig machen.« »Okay«, stöhnte Adam und wischte sich mit einer Hand übers Gesicht. Es war ihm viel zu früh für so viel Information. »Sonst noch was?« »Ja, eine Sache noch«, fuhr Vincent fort und Adam wollte am liebsten die Augen verdrehen. Marian hat den Dreck von den Schuhen der Toten analysiert. Dabei handelte es sich wohl um Futter, was in der Geflügelzucht verwendet wird. »Die Edwina hatte Hühnerfutter geladen«, warf Adam ein. »Das hatte Gunde erzählt.« Vincent blickte überrascht zu ihm rüber. »Na, das passt ja. Hat Gunde zufälligerweise auch was von Bananen gesagt?« »Nicht zu mir«, erwiderte Adam, »aber ich kann sie fix anrufen und nochmal nachfragen.« In diesem Moment rollte Vincent auf den Parkplatz der Hochschule, denselben wie auch schon am Vortag. »Ja, das kann...« Vincent blickte auf und hielt inne. »Das ist doch Daniel Beck.« »Wer?« fragte Adam abwesend, als er schon sein Handy aus der Tasche friemelte. »Na, der Ex von Sarah und ihr Mitbewohner.« »Und?« Ich dachte, der hat übrigens ihre Zimmertür aufgebrochen, bevor die Kollegen von der Spusi es untersuchen konnten.« »Was? Warum?« echauffierte sich Adam. »Ja, genau das werde ich ihn gleich fragen«, erklärte Vincent ambitioniert und schwang sich auch schon aus dem Wagen. »Und du kannst inzwischen Gunde nochmal anrufen.« Adam nickte nur und akzeptierte die Aufgabe. Als Vincent beiläufig mit den Händen in den Hosentaschen zu ihrem Tatverdächtigen rüberschlenderte, der mit einer Bekannten auf einer Bank saß und sich unterhielt, klebten Adams Augen weiter auf ihm. Er hatte das Gefühl, als könnte er sich nicht an Vincent satt sehen, als müsse er all die Zeit der letzten 2 Jahre aufholen. Vincent war einfach so unbeschreiblich gut aussehend, war er schon immer gewesen. Aber jetzt, da Adam sich nach langer Therapie auch wohler fühlte in seiner Sexualität, konnte er sich das inzwischen auch selbst eingestehen, wie sehr Vincent ihn anzog. Mit Schmetterlingen im Bauch besann er sich auf seine eigentliche Aufgabe. Gunde ging nach kaum 2-mal Klingeln ran. »Guten Morgen, Adam«, sagte sie in ihrer üblichen, neutralen, fast kühlen Art. »Hey, grüß dich«, erwiderte Adam eilig. »Du, kurze Frage, als du mit der Besatzung der Edwina geredet hast, was hatten die da für Ladung auf dem Schiff?« »Hauptsächlich Tierfutter, habe ich doch gesagt«, meinte sie. »Sonst noch irgendwas?« Gunde war lange still am anderen Ende. Das war eine Eigenschaft von ihr, die Adam noch nie hatte einschätzen können. Wenn sie nicht wusste, was sie sagen sollte, war sie einfach still. Kein offensichtliches Überlegen, kein Hm oder Naja, sondern einfach Stille. Hatten die Bananen an Bord? Half Adam ihr auf die Sprünge. Ja, jetzt wo du es sagst, hatten sie, aber nicht viel, vielleicht 2 Stiegen oder so, wahrscheinlich mehr Eigenbedarf. Gut zu wissen, brummte er. Stanko Brill hat die eingeladen, so wie immer. Hat er die am Hafen abgeholt? Das weiß ich nicht, sagte Gunde lapidar. Adam verzog das Gesicht. Schon wieder dieser Stanko. Warum hast du uns das nicht gleich gesagt? Es war wieder still am anderen Ende und Adam verfluchte, dass er Gundes Gesicht nicht sehen konnte. Ich hielt es nicht für wichtig, antwortete sie in ihrem seichten Akzent. Okay, das nächste Mal, wenn du für uns ermittelst, teilst uns bitte alles mit, was du herausfindest, forderte Adam eine Spur zu schroff. Mache ich, sagte Gunde nur noch, bevor sie Adam auch schon wegdrückte. Ungläubig starrte Adam sein Telefon an. Er wusste nicht, worüber er sich mehr wundern sollte. Über Gundes oder über sein eigenes Verhalten. Er war irgendwie nahtlos wieder in diese Ermittlerrolle und in alte Muster gerutscht, direkt viel zu harsch zu werden, wenn etwas nicht so lief, wie er es sich vorstellte. Er kaute auf der Innenseite seiner Wange und beschimpfte sich mental dafür. Er wollte nicht wieder so sein. Nie wieder. Das hatte er sich geschworen. Genau deswegen war er ja zur Wasserschutzpolizei gegangen. Aber andererseits war da schon seit Tagen etwas an Gunde, was ihn stutzig machte. Vielleicht war es ja auch der Fall oder Adams verwirrende Gefühle Vincent gegenüber, die sein Leben gerade durchwirbelten und es hatte rein gar nichts mit seiner Kollegin zu tun. Aber sein Bauchgefühl war selten falsch und Gunde verhielt sich so distanziert, wie sie es noch nie getan hatte. Klar waren sie keine besten Freunde, aber Adam hatte sie immer als saubere Ermittlerin angesehen. Das konnte er aktuell nicht unterschreiben. Mit seinem Handy in einem eisernen Griff ging er langsam in Richtung Vincent, der sich immer noch mit dem Mitbewohner unterhielt. »Sarah, die hat mal Speed bei mir gefunden, als wir noch zusammen waren«, nuschelte der junge Mann, als Adam sich gerade zu ihnen gesellte. Nach Adams Geschmack saß Vincent ein bisschen zu nah neben diesem Daniel. »Speed«, fragte Vincent ungläubig. Daniel Beck beäugte Adam argwöhnisch. »Ja, ich musste halt viel lernen. Haben Sie noch nie Drogen genommen?« Vincent schmunzelte. »Natürlich nicht«, erwiderte er fest. Adam musste einen Huster vortäuschen, damit dem Tatverdächtigen nicht auffiel, dass er in sich hineinlachte. Klar musste Vincent das sagen, dass es aber sehr, sehr weit von der Wahrheit entfernt war, sollte dieser Daniel Beck ja nicht wissen. Adam fielen da so gewisse Abende ein, in seinem Garten oder auf Vincents Balkon. Vincent löcherte den zunehmend nervösen Mitbewohner und Ex der Toten noch ein bisschen weiter, aber viel sagen konnte er ihnen auch nicht. Immerhin wussten sie nun, dass Sarah Osjetzka wegen dem Tod ihres Bruders sehr, sehr, sehr negativ auf jede Art von Drogen reagierte. Wie das mit dem Fund, dass sie selbst mit Kokain in Berührung gekommen war, zusammenpasste, wussten sie hingegen noch nicht. »Ah ja, noch nie Drogen genommen, hm?« zog Adam Vincent prompt auf, sobald sich der Verdächtige zurück ins Gebäude verkrümelt hatte. »Ey, pscht!« machte Vincent, auch wenn sich auch über sein Gesicht ein dickes Grinsen erstreckte. »Das werde ich dem ja wohl kaum auf die Nase binden. Ich erinnere da an diese Backaktion, die wir nachts um 3 nach bisschen Gras bei mir zu Hause gestartet haben«, kicherte Adam. »Erinnere mich bloß nicht daran«, lamentierte Vincent und schubste Adam verspielt in Richtung Auto. »Diese Brandflecken meinem Nachmieter zu erklären, war echt eine Kunst«, redete Adam einfach weiter und überschlug sich beim Reden fast, so doll musste er lachen. »Ach komm, Gras ist immerhin inzwischen legal, Speed und Kokain aber nicht«, tadelte Vincent. »Was ich so von deinem Saarbrücken, Adam, gehört habe, hat das euch früher in Berlin auch nicht aufgehalten.« Vincent boxte Adam gegen die Schulter. »Wirst du jetzt still sein, bevor uns jemand hört?« Adam tat schon richtig das Gesicht weh vom ganzen Grinsen. Auch Vincent schüttelte lachend den Kopf. Es war schön, fand Adam, nicht nur Vincents Lächeln, das war es ja immer, sondern auch, dass es wieder möglich war, ihr gemeinsames Rumalbern und sich über die Verdächtigen lustig machen. Es ließ Adam fast vergessen, dass ein ganzer Ozean an Emotionen zwischen ihnen stand und er dieses seltsame Bauchgefühl über Gunde einfach nicht los wurde.